Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Einen schönen guten Tag. Hurra, wir leben noch. Ja, nachdem wir ja jetzt unser Wahlergebnis aus unserem Wahlomaten eigentlich genau so bekommen haben. Weißt du, wir haben 75% für die CSU. Bitte, was haben wir? Wir haben 75% für die CSU. Nein, aber du musst ja das, was du quasi hattest, dann umrechnen auf die Wahlstimmen. Also wir hatten ja, glaube ich, 78 Match. Dementsprechend, das hat schon fast geklappt. Also im Grunde nicht ganz der Zieleinlauf. Die Freien Wähler sind vor der AfD noch ins Ziel gelaufen. Wobei man dazu sagen muss, da können wir auch gleich zur großen Medienschelte kommen. Im Morgenmagazin am Montag. Das für seine journalistische Brillanz bekannt ist. Hat die Mannschaft dort einfach die Ergebnisse vom Sonntagabend von Jörg Schönborn noch übernommen, indem er sagte, die AfD sei in beiden Landtagen die zweitstärkste Kraft geworden. Ja. Da sitzt du als Mensch, der in der Zwischenzeit die neuen Zahlen kennt und denkt, ja, liebe öffentlich-rechtliche Medien, es ist schon irgendwie ein bisschen tragisch, wie ihr mit diesen Pappnasen umgeht. Man muss ja dazu sagen, bei den beiden kleinen Runden wurde jedes Mal der gewählte Ministerpräsident quasi interviewt. Mhm. Dann hat man in Bayern, glaube ich, den Grünen und in Hessen eine SPD-Nase dazugeholt. Mhm. Und dann jeweils noch den AfD-Vertreter nebendran gestellt. Ja, wenn du dir die Wahlergebnisse anschaust, dann war es halt jedes Mal so dieses, ja, und wir geben der AfD auch nochmal die Möglichkeit, schön etwas zu sagen. Also hat man jeweils drei bürgerlich- bis Rechtsaußenparteien zu Wort kommen lassen und natürlich mal wieder keine linke Kraft. Ja, also ich würde die SPD, die Grünen und die Linken jetzt einfach mal doch als links bezeichnen, gerade in Abgrenzung zu diesem bürgerlich-rechtskonservativen Lager, das wir in der Zwischenzeit tatsächlich haben. Man muss dazu sagen, also lass uns mal ganz kurz einordnen, wir sprechen über die Landtagswahl 2023 in Bayern und in Hessen. Genau. Und ja, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Und da ist die AfD selbst nur ein Partikel davon. Es ist viel häufiger sogar der Umgang mit der AfD in dem Fall. Und was man sie sagen lässt und dass man sie überhaupt so gewaltig zu Wort kommen lässt, beziehungsweise sie so thematisiert. Mhm. Ja, ich meine, mich frustriert ja vor allen Dingen der Umgang mit den Wählerinnen und Wählern von der AfD, aber das ist ein anderes Thema. Ja, gut, ich sag mal so, lass uns mal ganz kurz auf die Ergebnisse eingehen. Ja, mit welchem Bundesland möchtest du anfangen? Lass uns kurz Bayern einordnen, weil das ist relativ schnell abgefrühstückt. Ja. Stärkste Kraft ist die CSU. Mhm. Ja, weniger als letztes Mal, aber nur bedingt. Markus Söder hat, das möchte ich an dieser Stelle festhalten, das schlechteste Ergebnis aller Zeiten bis heute für die CSU eingefahren. Und er hebt trotzdem den Anspruch, und er bleibt Ministerpräsident. Kaiser zu sein. Oder wie das in Bayern auch immer heißt. Eher Ministerpräsident. Über 40. Ja. es gibt vielleicht noch einen Kinderkaiser. Die kindliche Kaiserin. Was macht Franz Beckenbauer eigentlich? Der ist auch über 40. Er kann ja aber trotzdem Kaiser sein, oder? Selbst Lothar Matthäus ist schon über 40. Dementsprechend für die kindliche Kaiserin. Was macht die Frau von Lothar Matthäus eigentlich momentan? Welche von denen? Die aktuelle. Hat er was Aktuelles laufen? Ist das nicht gerade alles Echsen? Weiß ich nicht. Irgendeine, da gibt's bestimmt irgendeine Liliana oder Ivanka oder sowas. Livanka. Ja. Genau, aber du wolltest ja, die CSU stabil? Naja, die CSU zumindest mal insoweit stabil, dass sie nicht arg viel verloren hat. Das ist richtig, ja. Dann für die Freien Wähler ging's rauf und zwar richtig kräftig. Ja. 15,84%. Genau, ein Plus von knapp 4%. Nee, etwas über 4% sogar. Ja, 4,25. Den größten Anstieg hatte allerdings die AfD. Mit 4,41% sind sie rauf auf 14,65. Dicht gefolgt von den Grünen mit 14,44%. Die SPD hat auch teilgenommen. Die hat zumindest eine Teilnehmerurkunde bekommen für 8,35%. Ja, gut. Ich hab ja und alles andere kannst du vergessen. Die Linken kann man unter ferner Liefen verbuchen. Die sitzen sogar noch hinter der ÖDP, die immerhin das Rauchverbot in Bierzelten dabei ist. Die in Bayern aber traditionell irgendwie kommunal irgendwie stark ist. Ja, wie gesagt, sie haben ja damals das Bierzelt-Rauchverbot durchgesetzt. Genau. Wofür der Mensch, der das damals federführend betreut hat, auch lebenslanges Bierzeltverbot in allen Bierzelten in Bayern bekommen hat. Ich glaube, der hat das nicht federführend betreut. Ich glaube, der hat irgendwas Veganes eingesetzt. Na, ich will nur drauf raus. So tolerant ist Bayern. Und wir können auch erwähnen, dass die FDP auch teilgenommen hat, allerdings nicht ins Ziel mit über 5% gelaufen ist, sondern nur mit 3,03. Wobei man dazu sagen muss, ja, das ist, die Position der FDP werden ja wunderbar bei AfD und Freien Wählern vertreten. Da brauchst du keine FDP mehr. Das ist richtig, aber das möchten wir kurz festhalten. Also es gab zwei positive Nachrichten an diesem Abend eben. Erstens, ich möchte es nochmal kurz wiederholen, Markus Söder hat für die CSU das allerschlechteste Wahlergebnis aller Zeiten jemals bis heute für die CSU geholt und leitet daraus den Anspruch heraus, bayerischer Kaiser zu bleiben. Und das andere ist, dass die FDP nicht in den Landtag eingezogen ist. Ja, man muss aber dazu sagen, die CSU hat ja auch keine Alternative gerade, also keine personelle Alternative, wer das Amt denn machen könnte. Wer sitzt denn Söder im Nacken? Da wären zu nennen Dobrindt, den willst du nicht als Ministerpräsident. Da wäre Andi Scheuer, noch schlimmer, will man auch nicht als Ministerpräsident. Und dann war's das auch schon. Martin Huber oder was? Wen willst du denn haben? Günther Beckstein. Wie wäre es mit Günther Bär? Also, Doro Bär müsste einfach nur auf einen neuen Vornamen umschulen. Ist die schon über 40? Die ist bestimmt schon über 40. Die gibt sich nur so jugendlich. Ist die Doro Bär schon über 40? Also, sie vertritt politische Positionen aus dem 19. Jahrhundert. Ja, das. Im Herzen ist die alt. Ach Gottchen, die ist ja älter als wir. Zusammen? Nee, aber wie jeder von uns beiden jeweils. Ach so. Die ist 45. Die ist also älter als ich. Krasser Scheiß. Die ist am 19. April 1978 geboren. Ja, siehst du? Also Günther Bär wäre eine Option als bayerischer Ministerpräsident. Ja. Übrigens, sie hat ein Kind. Emilia Charlotte Maria Benita. Benita? Ja. Also Emilia Charlotte Maria Benita Bär. Ja. Ich überlege gerade, kann man aus ECMB Mac Bemk? Nee, man kriegt da nichts hin aus den Initialen. Ja, das ist quasi Benita ist quasi die bildungsbürgerliche Variante für Adolfine. Also, kommen wir mal zurück nach Bayern. Also, wir sehen das Ergebnis tatsächlich ist vor allem ein Anstieg in Richtung Freie Wähler und AfD und ein Verlust für Grüne und FDP, ein bisschen auch die SPD, wobei ja, okay, 1,3 ja, ist für die SPD ja fast schon zu verschmerzen. Hast du, ja, ich habe ja nicht viel von diesem Wahlabend mitbekommen, aber hast du den bayerischen Spitzenkandidaten der SPD gesehen? Florian von Brunn oder sowas? Ja. Also ich glaube, das ist der erste Mensch, der selbst im SPD-Toaster keine Farbe annehmen würde. Ja, gut. Ich mag jetzt aber nicht über Spurenelemente lästern. Naja, doch, nachtreten ist bei der SPD erlaubt. Da gibt es ja nicht mehr viel nachzutreten. Die sind ja so marginal, die passen unter meinen ganzen Schuh. Ja, aber trotzdem. Also man muss sie einfach immer wieder treten. Gut, wir müssen kurz drauf raus, dass wenn man addiert, was da jetzt CSU, Freie Wähler und AfD zusammen haben, ja, und dem gegenüber Grüne, SPD und Linke setzt, die FDP lassen wir jetzt einfach mal in die freundliche Mitte, ignorieren wir sie einfach mal, dann kommen wir auf tatsächlich nichts mehr, wo man sagen kann, da ist noch diese linke Mehrheit, die man irgendwann mal irgendwo gespürt hat, die vor Jahren noch im Bundestag auch irgendwo zu spüren war, wo man gesagt hätte, ja gut, im Notfall könnten Grüne, SPD und Linkspartei auch irgendwie rot-rot-grün machen. Das ist in dem Fall jetzt, ja, die performen unter 25%, wenn man sie zusammenzählt, in Bayern. Das ist schon wirklich, wirklich spurenelementig. Ja. Und das, obwohl die CSU jetzt nicht mehr an ihren 50 plus X dranhängt, wie früher einmal. Ja. Was ein schönes Beispiel dafür ist, dass Bayern unter keinen Umständen zu Deutschland gehört. Ich tue mir mit diesen Aussagen aktuell so ein bisschen schwierig. Ah. Oder schwer, ja. Ich nicht. Ja, irgendwie gehört Bayern so gefühlt zu Deutschland. Das ist tatsächlich erschreckend. Furchtbar. Weil, wenn wir jetzt nämlich das Wahlergebnis anschauen und das einfach mal in Baden-Württemberg anschauen, wo da die AfD lag, dann merke ich so, das ist schon ganz schön nah dran. Und wenn du dir da noch Hessen anschaust, wo wir jetzt hinspringen, dann, ja, ich musste mich so ein bisschen beherrschen, als ich 18% gelesen habe, weil... Das war schon mal ein Projekt von der Partei, ne? Ja, Guido Westerwelle dreht sich im Grabe rum. Ja, naja, siehst du mal... Denn von diesen 18%, hätte noch nicht mal Möllemann wahrscheinlich geträumt und die AfD macht's einfach. Ja, ich möchte kurz noch in Sachen Bayern auf was... Interessantes hinweisen, weil die CSU ja so stabil dasteht, an und für sich im Wahlergebnis. Wenn man sich die Wählerwanderung mal anschaut, haben die extrem Federn gelassen nach rechts. Die haben Wählerwanderung immer so ein bisschen. Ja, das sollte man betonen. Sie haben sehr viel Wählerinnen und Wähler an die Freien und an die Pseudonazis abgegeben. Es ist ihnen vor allen Dingen gelungen, von den grünen Wählern zurückzuziehen, weil man, du die Auswahl zwischen einer Variante Nazis und einer anderen Variante Nazis hast und dann ist die sichere Bank halt irgendwie bürgerlich zu wählen. Ja, lass uns kurz Markus Söder ist quasi ein bayerisches Bollwerk gegen den Faschismus. Dass wir so weit gekommen sind. Lass uns kurz die Hessen-Stimmen kurz durchsprechen, um das einfach abzuhaken und dann können wir tatsächlich über Hessen und Bayern gleichzeitig sprechen. Okay. In Hessen haben wir 34,58% für die CDU, 18,44% für die AfD, 15,09% für die SPD, 14,79% für die Grünen und 5,03% für die FDP. Also ganz, ganz knapp drin. Große Gewinner natürlich CDU mit 7,6% und die AfD mit 5%. Die AfD nimmt ungefähr die gleiche Prozentzahl dazu, die die Grünen verloren haben. Und die SPD und die FDP zusammen ergeben ungefähr das, was die CDU federn hat lassen. Man muss dazu sagen, in Hessen ist jetzt auch die Linke aus dem Landtag geflogen. Ja. die waren mal weit drüber, die waren mal bei 6,29%. Also dementsprechend, da ist einiges passiert. Wir waren in Hessen, das dürfen wir nicht vergessen, kurzzeitig in der Situation, dass es fast das erste rot-rot-grüne Bündnis in Westdeutschland gegeben hätte, unter einer gewissen Andrea Ypsilanti. Das Bündnis hat tatsächlich die Studiengebühren in Hessen damals abgeschafft. Mhm. Und ist dann an ja. Sozialdemokraten gescheitert, weil wer hat uns verraten? Ja, Menschen, die dann am Ende trotz Wahlslogan Ypsilanti und Al-Wazir verhindern, dann doch irgendwann kooperiert haben. Hm. Ja, da haben irgendwelche Sozialdemokraten halt ihr Gewissen befragt und festgestellt, dass sie die Linke nicht wählen können. Ja, ja, das ist so ein Thema. Ja, genau. mal ganz ernsthaft, das ist ich bin ja immer noch gespannt, ob es in Westdeutschland früher ein schwarz-blaues oder ein türkis-blaues Bündnis gibt, bevor es ein rot-rot-grün im Westen gibt. Es gibt rot-rot-grün im Westen. Wo? Bremen. Schon in der zweiten Legislatur. Nein, ich meine in Deutschland. Also Bremen ist mehr Deutschland als Bayern. Nein. Doch, also du darfst nicht vergessen, Bremen sind die mit diesen Rechtspopulisten schon sehr viel länger als alle anderen. Diese Bürger in Glut oder wie auch immer die da heißen in Bremerhaven. Ja, ich weiß das Bremen-Ding. Aber es gibt kein so ein echtes großes Flächenbundesland, wo du sagen kannst, wow, also da ist Rot-Rot-Grün irgendwie in der Macht. Bremen ist einfach nur links, weil es irgendwie echt ein Armenhaus ist. Ja, weil linke Politik Armut verhindert. Dann dürfte Bremerhaven ja eigentlich als reichste Stadt Deutschlands gelten bald. Nee, da sind ja die Nazis. Ja. Gut, also was holen wir aus diesen Landtagswahlen raus? Was fangen wir danach an mit? Weil ganz ernsthaft, was mich am meisten schockiert hat, sind Sätze, die an diesem Abend gefallen sind. Sätze, die davor gesagt wurden und Sätze, die, also mal ganz ernsthaft, lass uns mal kurz diese Journalistenschelte machen, weil die ist tatsächlich relativ naheliegend und die ist natürlich einfach relativ logisch. Erstens, irgendwie scheint es jeder Journalist in der Zwischenzeit vorzuhaben, die AfD-Pappnasen einzuladen, um zu zeigen, was für ein pfiffiger, cleverer, schlauer, rhetorisch gewiefter Journalist er doch ist, um die auflaufen zu lassen. Das Problem ist, die nehmen den Clip und zeigen ihn ihrer Wählerschaft und sagen, guck mal, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte in dem Interview. Und dann hat die öffentlich-rechtlich bezahlte Nutte die Augen gerollt, weil er ein Idiot ist. Und die Wählerschaft macht was? Die sagt, unser Held, unsere Heldin. Das ist das Problem. Im Grunde fischen die Idioten oder fischen die Nazis am Rand, am rechten Rand und gehen vom rechten Rand immer weiter Richtung Mitte und zeigen denen jeweils auf, dass es so einfach nicht läuft und dass sie da möglicherweise, und da springen dann auch immer mehr Leute auf die Seite rüber und sagen, ach ja, aber warte mal, so ist es ja und ach, man darf ja nichts mehr sagen. Ja, natürlich darfst du alles sagen, die dürfen es ja im Fernsehen sagen, aber dann werden ja mit den Augen gerollt. Und das macht ja ein sehr neutraler Mensch. Dass Journalisten so völlig neutral sein sollen, ist ja auch nur so ein komischer Nimbus. So ein komischer Nimbus. Ein Journalist sollte natürlich, also ich überlege gerade, es war Wolf Schneider, der gesagt hat, oder war es noch wer anders? Henry Nannen hat gesagt, es ist für einen Journalisten so, dass er sich mit keiner Sache gemein machen soll, nicht mal mit einer guten. Ja. Das Problem ist, wenn du dich mit nichts mehr gemein machen kannst und eigentlich auch nicht werten sein sollst, dann wird's schwierig, Nazis zu nennen. Ist es überhaupt die Illusion, dass es sowas wie Wertfreiheit überhaupt gibt? Also, von daher. Ja, und dann gehst du nämlich weiter, dann hast du nämlich genau dieses Problem, dass du quasi diese Vollpfeifen überall auch in Interviews alles sagen lassen darfst. Sie lassen die Leute das sagen. Sie lassen sie quasi auflaufen und sagen, also der noch demokratische Bürger wird das hören und mit den Augen rollen. Ja. Jeder, der an der Grenze dazu ist, wird dann aber trotz allem seinen Weg dahin gehen und vielleicht denn dann doch zuhören. Und da liegt der Hund begraben, dass du im Grunde diesen Menschen den Raum einräumst. Ja. Das zu sagen, was sie sagen. Und dann auch noch teilweise unwidersprochen, weil natürlich darf jeder bei so einem Wahlabend einfach so sein Statement absondern. Und dann sagt eine dieser Pfeifen doch am Wahlabend nicht, dass die Migration die Mutter aller Probleme in diesem Land ist. Und da sitze ich dran und denke mir so, die Migration ist die Mutter aller Probleme. Okay. Was haben wir denn für Probleme, liebes Zeilenende? Was sind denn so die Probleme in diesem Land? Die Deutschen. Und Deutschland? Und über. Nein, also lass uns mal überlegen. Was sind so politische Herausforderungen, mit denen wir gerade so zu strugglen haben? Wir haben ein Problem mit Wohnungsmangel, wir haben ein Problem mit mit der Organisation unserer Gesundheitsversorgung, wir haben ein Problem mit der fairen Bezahlung für gute Arbeit, wir haben ein Problem mit überhaupt Arbeitskräfte zu finden, wir haben ein Problem mit einer überregulierten Verwaltung. Soll ich weitermachen? Ich hätte jetzt noch gerne dass die größte Herausforderung irgendwie gehört. Unabhängig von der Automobilindustrie zu werden. Klimawandel! Das ist kein politisches Problem. Naja, die Politik sollte es irgendwie mal lösen. Also zumindest mal Schritte in die richtige Richtung gehen, um das Ganze gesellschaftlich mitzusteuern. Aber lass uns doch das mal kurz. Also nehmen wir doch einfach mal den Klimawandel. Ja. Wo genau sind die Migranten? Also die kommen ja zu Fuß. Ja. Zentral. Also die marschieren ja sogar teilweise. Ja. Schippern mit Bötchen im Zweifel, wobei das jetzt noch nicht mal große Tanker sind, die mit Schweröl fahren, sondern das sind kleine Tuckerschiffe. Gut, die haben noch keinen E-Motor. Das haben sich die Schlepper noch nicht geleistet. Aber auf der anderen Seite, das ist also die Mutter aller Probleme. Migration. Vielleicht könnte es daran liegen, dass diese Menschen migrieren, weil Klimawandel? Ja, aber der Klimawandel ist doch für uns kein Problem. Wir haben Klimaanlagen. Solange wir die mit niemandem teilen müssen, ist das ja kein Problem. Ja, ich will nur drauf raus. Die erzählen von der Mutter aller Probleme. Und dann merkst du so, okay, faire bezahlte Arbeit. Ja. Mal überlegen. Sind da die Flüchtlinge schuld? Ja, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Mindestens. Wir haben Fachkräftemangel. Wir haben zu wenig Kräfte, die eigentlich arbeiten. Das heißt, die Nachfrage nach Arbeit ist hoch. Das Angebot ist niedrig. Entsprechend müssten die Löhne eigentlich steigen. Also, wenn der Markt regeln würde. Ja. Wenn da die unsichtbare Hand funktionieren würde, ja, dann müssten die Löhne eigentlich rauf, weil wir einen Arbeitskraftmangel haben. Ja. Und gerade da wären doch die Flüchtlinge oder Migranten durchaus so eine Problemlösung. Ja, aber dann nehmen die ja den Deutschen die Arbeitsplätze weg. Das geht so nicht. Ja dann, aber doch nicht jetzt. Die macht das jetzt auch schon. Die nehmen den Deutschen die Arbeitsplätze weg, statt die Arbeit zu machen, die die Deutschen nicht machen wollen. Sehr voll scheiße. Entschuldigung, wir haben immer noch genügend Menschen, die in Hartz IV Bürgergeld sind und mehrere Jobs machen müssen. Ja. Und trotzdem aufstocken. Ja. Und die sind nur da, also weil die gut bezahlten Stellen die Migranten ihnen weggenommen haben. Zum Beispiel als Zahnarzt, ne? Nee, aber als Krankenhausarzt. Also tatsächlich schon mal, wann bist du das letzte Mal im Krankenhaus, irgend so in einem Landkrankenhaus gewesen? Was soll ich in einem Landkrankenhaus? Ich wohne in Städten. Ja, das ist tatsächlich sehr spannend. Also da hat man mittlerweile sehr viele Menschen, auch die ihre Promotion nicht in Deutschland gemacht haben. Und das nicht, weil sie hier nicht zum Medizinstudium zugelassen wurden. Es könnte aber möglicherweise einfach daran liegen, dass wir zu wenig Menschen haben, die ansonsten da auf dem Land arbeiten. Wir könnten noch diese ganzen Hartz-IV-Empfänger einfach zu Ärzten qualifizieren und die auf dem Land einsetzen. Genau. Bruno, Beton- und Stahlbetonbauer, jetzt Chirurg. Ja. Tolle Idee. Ja, zum Beispiel. Also ich finde, wir sollten diese Lösungen auch mal ernst nehmen. Ja, das Problem ist nur, Bruno, Beton-Stahlbetonbauer, ist nicht arbeitssuchend. Denn der ist eine Fachkraft. Ja, gut. Dann der ist in seinem Job. Das ist ja der Witz. Im Grunde, richtig, ich wollte nur drauf raus. Also, diese Fremdvermittlung wäre ja durchaus schon mal eine spannende Lösung, aber sie gibt's halt nicht. So, nächstes Thema. Wo ist bitte die Migration, die Mutter aller Probleme in diesem Land? Die schwache Rentenausstattung liegt nicht daran, dass da irgendwelche Migranten kommen, sondern dass die Löhne in den letzten Jahren so niedrig waren und die Rentenreform unter Schröder so chaotisch scheiße war, dass man die Leute über den Nuckel gezogen hat und die Renten erst recht in die Tiefe gejagt hat. Also, Ja, aber guck mal, das ganze Geld, das wir für die Flüchtlinge ausgeben, das könnten wir auch in die Rente stecken. Könnten wir nicht? Doch. Nein, könnten wir nicht, weil tatsächlich, wenn du dir die Pappnasen, das Programm der Pappnasen mal anschaust, stehen da Steuersenkungen drin. Aktuell wird die Rente bereits subventioniert über Steuerausgaben, über den Steuerhaushalt. Das heißt, du müsstest, um die Rente anzuheben, erst recht Steuern nicht senken. Aber das Geld, das wir für die Flüchtlinge ausgeben, das reicht bestimmt, wenn wir das einsparen für Steuersenkungen und Rentenerhöhungen. Ganz, ganz bestimmt. Das wird bestimmt da irgendein kluger Ökonom durchgerechnet haben. Ich meine, das sind ja schließlich alles vernünftige Professorinnen und Professoren da in dieser Angebote für Deutschland oder wie die heißen. Ja. Was genau hat Tino Schrupp aller gelernt? Ich glaube, der ist professioneller Gedichtinterpret oder sowas. Also der kennt zumindest viele deutsche Gedichte, habe ich mir sagen lassen. Und er kennt so viele, dass er kein Lieblingsgedicht hat. Ich muss jetzt gerade mal gucken, was Tino Chrupalla. Übrigens, weißt du, wo der her ist? Ist das auch ein Wessi, der rübergemacht hat in den Osten, um erfolgreich zu sein? Nee, bei dem Vor- und Nachnamen glaube ich das nicht. Der ist bestimmt aus Bitterfeld. Der ist tatsächlich aus Weißwasser. Also Görlitz, der ist tatsächlich so aus dem... Klingt ehrlich gesagt wie irgendwas aus dem Herr-der-Ringe-Universum. Nein, Weißwasser bei Görlitz. Okay. Gibt's die noch? Also, das gehört zum Bezirk Cottbus. Oberlausitz. Der Mann ist quasi Sorbe. Ja, ist er halt leider nicht. Meinst du, sonst könnte er fremde Kulturen im eigenen Land erdulden? Sein Spitznamen Tiny Tino. Hat er wegen seines kleinen Penis. Nee, wegen des Vorwurfs mangelnder Führungsstärke. Tiny Tino. Das ist so ein unkreativer Spitzname. Lass mal schauen, was der denn gemacht hat. Erzähl du nochmal so was Nettes, während ich über ihn nachlese, was der denn überhaupt gemacht hat. Über Tino Chrupalla kann ich aber nichts Nettes erzählen. Das ist ja das Problem. Ich kann über diese ganzen aufhetzenden Alternativen für Deutschland gar nichts sagen. Also nichts, was nicht justiziabel wäre am Ende. Das ist ja das Problem. Ah, okay, ich hab's rausgefunden, was er gemacht hat. Er ist Maler. Maler und Lackierer. Also Meister, Maler übrigens. wie Caspar David Friedrich? Maler und Lackierer. Ach so. Also nicht wie Gustav Mahler oder der war ja auch Caspar Musiker. David Friedrich. Komponist. Das ist das Gleiche. Ja, in dem Fall, jetzt erklärt sich aber auch diese ganze Logik dahinter. Also erzähl. Man erzählt doch immer, dass... Also, da fehlt ja jetzt ein Meister im Maler- und Lackiererhandwerk. Das heißt auf Deutsch, Tino Chrupalla verschärft den Fachkräftemangel, weil er quasi als Politiker unterwegs ist und nicht mehr als Maler- und Lackierermeister. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass Tino Chrupalla also in die Politik gegangen ist, weil der beruflich nicht so großen Erfolg hatte, weil wenn du alles nur braun anmalst, dann ist es mit den Aufträgen auch nicht weit her. Tja, naja, Fakt ist auf alle Fälle, die größte Schwierigkeit ist tatsächlich, dass die Presse die Chrupalla-Geschichte davor auch nochmal so durchgewunken hat und die Weidel-Geschichte auch nochmal so durchgewunken hat. Man hat zwar darauf hingewiesen, ja, hier dieser Arztbrief, in dem steht das alles nicht drin, aber Entschuldigung, die Bandbreite und die Fläche, die diese Pupsbacken-Geschichten in der Presse hatten, also dass ich möglicherweise Ricarda Lang den kleinen Zehen gestoßen hat oder dass das Schreckgespenst von der bayerischen SPD sich morgens im Spiegel erschrocken hat. Ja. Also das Licht angemacht hat und die Lampe ihm voll ins Gesicht ballerte und er gemerkt hat, Licht im Gesicht ändert nichts an der Farbe, die er im Gesicht hat. Licht an, Licht aus, immer weiß. Reflektiert einfach immer voll und ganz, ja. Ja, der Typ, der könnte, der, das ist, also hätte Karl Marx, wäre Karl Marx aus Bayern gewesen, dann wäre er das Gespenst, von dem Karl Marx sprach. Ein Gespenst geht um in Bayern. Ja, der Bronold! Das ist ja kein Gespenst, vor dem man sich fürchten muss. Naja, nee. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Also erstens die große Bandbreite, mit der alle Medien erstmal vor der Wahl immer auch irgendwie den Pupsbacken Raum eingeräumt haben. Mhm. Erster Fehler. Zweiter Fehler, diese bescheuerte Chrupalla-Weidel Angriffsvariante. Also ich weiß jetzt nicht, aber wenn andere Politiker irgendwie mal angegriffen werden von der Wahl, dann ist das mal kurz ein Thema und dann wird da aber auch weiter gemacht irgendwie. Dadurch, dass es so fragwürdig war, hat man natürlich nicht nur in dem Augenblick drüber gesprochen, sondern auch immer weiter so im Sinne von, guckt mal, wir überführen die Leute. Das ist so ein bisschen wie mit Donald Trump. Du gehst hin und sagst, hey, guck mal, der hat schon wieder einen Prozess an der Backe. Mhm. Und es ist so dieses Donald Trump. Es ist so, im Grunde, wenn der Typ vors Kapitol scheißen würde, die Leute würden drüber berichten. Mhm. Und am nächsten Tag würde sich natürlich jeder fragen, was hat er denn gegessen? Mhm. Da waren Maiskörnchen drin in dem Scheißhaufen. Warum wurde der Mais nicht verdaut? Und was hat er gegessen? Und war es möglicherweise mexikanischer Mais aus einem Burrito? Das wäre ja ein Skandal. Er hat ein Burrito gekauft und hat den Mexikaner dafür bezahlen lassen. Unser Held. Also in dem Fall, genau das ist das Problem. Ich meine, wir räumen jetzt diesen Scheißhaufen auch leider Gottes hier den Raum ein. Aber was willst du machen? Ich meine, du musst... Die große Frage ist natürlich auch, was bedeutet das denn überhaupt? Was bedeutet tatsächlich dieser ultimative Rechtsruck? Dieser Rechtsruck heißt natürlich auch, dass Widerstand auf der anderen Seite irgendwann auch mal dahinschmilzt, weil du natürlich gar nicht die Chance hast, irgendwann Widerstand zu leisten, weil jeglicher Widerstand natürlich irgendwie auch mal an einer riesen Masse an Menschen, die auf deren Seite steht, scheitern wird. Denn, mal ganz ernsthaft, stell dir mal vor, du trittst jetzt als Grüner an. Ich. In Sachsen. Ich. Ja, jetzt nicht du persönlich, aber stell dir mal vor, jemand tritt als Grüner an in Sachsen. Ja, also jetzt nicht beleidigend werden, aber ja. Jemand tritt als Grüner an in Sachsen und du könntest jetzt davon ausgehen, ja, guck mal, auf Chrupalla und Frau Weidel, da gibt's Attacken. Dann kann man doch auch mal die Grünen attackieren. Zack, die Wutz. Wird jemand sagen, okay, Leute, ich kandidiere jetzt besser mal nicht, weil... Obwohl, die Polizei wird mich ja schon schützen. Du meinst oder? Die mit diesen Chatgruppen? Genau, das ist das Problem. Und dann schaust du dir diese Chatgruppengeschichte in Hessen beispielsweise an, die ganzen Einzelfälle in Deutschland. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein. Es gibt auch ein paar Einzelfälle natürlich in Niedersachsen, in Hessen, haben wir ja, glaube ich, schon gesagt. In Nordrhein-Westfalen gibt es, glaube ich, auch Einzelfälle. In Rheinland-Pfalz, im Saarland, Baden-Württemberg und Bayern hast du auch Einzelfälle. Und ich weiß nicht, ob es nicht sogar auf Mallorca Einzelfälle gibt. Es gab auch solche Einzelfälle, habe ich mir sagen lassen, in Österreich. So weit ist es schon gekommen. Ja gut, aber zu Österreich muss man sagen, das sind nicht alles Nazis. Da sind auch einige stramme Faschisten dabei. Das muss man zur Ehrenrettung tatsächlich sagen. Ich glaube, manche von denen sind sogar einfach nur Monarchisten. Ja, der Kaiser muss wieder her. Ja. Mhm. Kaiserschmarrn erzählen. Also, Fakt ist auf alle Fälle, wir haben irgendwie ein ganz großes Problem. Und der Faktor Angst, den diese Wahlen produzieren, ist eben einfach auch da. Das, darüber redet leider witzigerweise niemand, weil natürlich geht jeder davon aus, ja, wir könnten ja, also wir stellen die Leute ja bei jeder Gelegenheit. Das Problem ist, du musst die Leute nicht stellen. Du darfst ihnen einfach schon gar keine Bühne geben. Tun die Leute allerdings. Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, das ist das, was die Leute nicht begriffen haben. Das, der politische Konsens der alten Bundesrepublik, das hat so irgendwie bis, keine Ahnung, bis so in die frühen 2000er getragen, war, dass Politiker nicht in dem Ausmaße lügen. Sie verschweigen relativ viel und lenken ab oder so, aber bewusst die Lüge als politisches Mittel einzusetzen, das war mehr so eine Ausnahmetaktik. Die AfD produziert einfach Lügen am laufenden Band und Journalisten fallen immer wieder drauf rein, weil sie denken, sie kriegen sie entlarvt, auch wenn ich das Mord nicht mag. Aber so gut kannst du dich gar nicht vorbereiten, weil du im Prinzip gar nicht weißt, welche Lüge du heute serviert bekommst. Das kriegst du gar nicht so schnell dekonstruiert, wie die da lügen, wenn du faktenbasiert argumentieren möchtest. Und zack, hast du ihnen die Bühne geboten. Ist doch schlimmer. Geht ja noch schlimmer. Du kannst, selbst wenn du sie entlarvst und sagst, das stimmt so aber nicht. Dann sagen die, doch. Eben. Und du sagst, nein. Und die sagen, doch. Und du bist dann auf einmal in diesem Kindergeburtstagsthema gefangen, so von wegen, nein, ich sehe es nicht. Naja, du hast nicht recht. Ja, du hast in der Regel halt das Problem, dass du das konkrete Faktum nicht so schnell geliefert bekommst. Selbst wenn du Recherche machst und das Faktum geliefert bekommst, kannst du sagen, ja, aber das stimmt ja so nicht. Dann sagt er, doch, stimmt trotzdem. Und selbst wenn du sagst, hier sind die Zahlen, dann sagt die, ja, keine Ahnung, welche Zahlen sie da haben, die Zahlen stimmen so. Und das ist so dieses, eben genau dieses Problem mit der Mutter aller Probleme. Da rennt dann jemand hin und sagt, heute Morgen ging es, glaube ich, rum, in Europa ist die Zahl der Asylanträge gestiegen. Und es sind 1 Million Menschen in die EU reingekommen jetzt oder wollen hier rein. 1 Million Menschen. Und dann ist es so, ja, könnt ihr bitte Zahlen liefern für die einzelnen Länder im Zweifel? Oder könnt ihr das einfach mal einordnen? Was heißt das? Wie ist das in den letzten Jahren? Und es ist ein bisschen gestiegen. Ja, Mai, okay. Aber natürlich rennt jetzt wieder irgendeine Pappnase hin und sagt, ja, da will 1 Million Menschen nach Europa, also nach Deutschland. Und dann ist es so, nein, ist halt nicht. Wieso, da steht's doch da. Und diese saubere Einordnung, diese saubere journalistische Einordnung, die fällt dann halt weg, weil du nicht den Raum dafür auch hast, ja. Weil du nicht den Platz dafür hast. Aber am Ende des Tages, dann berichtet er auch Zweifel, gar nicht drüber. Ja, genau, das Problem ist, im Notfall seht man halt einfach den Zweifel dann. Und vielleicht stimmt ja. Und das Problem ist natürlich dann auch wiederum, dann hast du die Öffentlich-Rechtlichen mit ihrem sowieso schon Berichtsdilemma, also mit ihrem Fachbereichsdilemma, wenn du einen Artikel liest über einen Bereich, in dem du dich richtig gut auskennst, ja, dann schreibt da meistens ein Journalist drüber, der sich nicht so ganz so perfekt auskennt wie du, und dann hat er manchmal einen Fehler drin. Ja. Und diesen kleinen Fehler, der ist manchmal auch einfach der Tatsache geschuldet, dass es verkürzt formuliert wird oder ja. Diesen klitzekleinen Fehler, den hast du in ganz vielen Artikeln dann allerdings. Und damit hast du dieses Paradox, dass die Medien zwar berichten und da auch viele, viele Fachleute sitzen, also Fachleute. Auf der anderen Seite, der Fehler, den du in deinem Fachbereich erkennst, der ist in allen Bereichen auch dran. Und dann denkst du so, warte mal, die schreiben das? Stimmt es denn wirklich? Und dieser Fehler, Den kannst du dann aber auch den jeweils wieder aufs Brot schmieren. Das heißt auf Deutsch, damit kriegst du den im Notfall eben nachgewiesen, dass sie nicht kompetent sind. Also wenn du den kleinen Fehler hochskalierst und übertreibst. Ja, ist das Problem. Was aber auch mit mangelndem Verständnis damit zu tun hat, dass es einen Unterschied zwischen einer Ungenauigkeit, einer Vereinfachung und einem Fehler gibt. Aber ich möchte kurz an dieser Stelle hier exklusiv in diesem Podcast diese 1 Million einordnen. 1 Million Menschen, die in die EU wollen, das ist einmal Berlin. Das kriegen wir noch ein paar Jahre problemlos hin. Also Brandenburg ist relativ leer. Berlin sind 3,5 Millionen. Berlin ist 1 Million für mich. Ich habe keine Zeit mehr, kompliziertere Zahlen zu merken. Deshalb gibt es in Deutschland Millionenstädte. Das sind Köln, Hamburg, München und Berlin. Neben Köln ist das Ruhrgebiet, da ist kein Platz mehr. Neben Hamburg ist Meer, da kannst du sie nicht hinstecken. Bayern gehört nicht zu Deutschland. Also bleibt nur noch Berlin übrig. Du kannst trotzdem immer noch, also du kannst immer noch so ein Berlin neben das andere stellen, solange bis Brandenburg dann irgendwann voll ist. Das sind zwar Wölfe, aber das diskutieren wir notfalls auch mit den Grünen aus, dass die Wölfe dann halt nach Thüringen müssen. Und dann kriegen wir das schon hin. Also, zwei Gedanken dazu. Erstens. Es gibt tatsächlich einen Bereich, in dem ich tatsächlich sage, Migration bringt eine Schwierigkeit mit sich. Wir haben nämlich aktuell schon Wohnungsmangel. Und mehr Menschen heißt mehr Wohnbedarf. Mehr Wohnbedarf heißt verschärftere Wohnungsmangel. Das ist durchaus ein Problem. Da sage ich, hey, okay. Aber dieses Problem, das besteht ja nicht durch Flüchtlinge bereits, sondern es besteht ja schon seit Jahren. Ja, ich möchte an der Stelle kurz intervenieren, dass wir tatsächlich nicht unbedingt ein Problem mit Wohnraum haben, sondern mit der Verteilung von Wohnraum aufs Land betrachtet. Also es gibt Dörfer, die stehen zur Hälfte leer. Ja, wobei man dazu sagen muss, die Qualität des Wohnraums ist dann natürlich auch noch eine Frage. Ja gut, aber das sind dann ist die Frage von Maßstäben, die du anlegst. Also das Problem ist da letzten Endes ist der Markt das Problem. Oder die Vorstellung, ja, dass Wohnraum irgendwie Märkten unterworfen sein sollte. Plus die fehlende Infrastruktur, plus die fehlende Wirtschaftsstruktur drumherum. Ja, ich fürchte aber. Wenn da so in Brandenburg ein kleines Nest halt leer steht, könnte es auch einfach daran liegen, dass die zwei Fabriken, die da nebenan waren, die dann irgendwann mal runtergewirtschaftet wurden oder geschlossen wurden, weil sie ja von der Konkurrenz im Westen irgendwie treuhändisch aufgekauft wurden und dann hat man gesagt, oh, nee, brauchen wir nicht. Wenn die zwei Firmen einfach mehrere Dörfer bis dahin versorgt haben, die jetzt leer stehen und da ist nichts mehr an Infrastruktur und Industrie, dann will da auch keiner mehr hin. Also dann wird's halt auch schwierig. Naja, aber Infrastruktur kannst du einfacher bewegen als Wohnungen. Industrie lässt sich auch leichter bewegen, klar, aber dafür musst du es erstmal irgendwo hinkriegen. Also dementsprechend, so einfach ist das nicht. Du willst ein Gewerbe aufmachen, du brauchst Arbeitskräfte, du stellst fest, dass du in Berlin keine Arbeitskräfte mehr hast. Überlegst du dir in der Regel, dass du nach China gehst, wo du noch Arbeitskräfte hast, kannst du dir halt auch überlegen, ob du nach Brandenburg gehst, wenn da plötzlich Arbeitskräfte hin sind, weil wir da halt ein zweites Berlin hingesetzt haben. Ja, aber dafür müssten, die Frage ist halt, was ist da zuerst denn da? Sind dann die Arbeitskräfte da, die jetzt dann auf einmal dort Arbeit suchen? Aber naja, die ziehen also ja nicht Menschen dahin, kommen, wenn ja da so noch kein so. Job ist. Ja, die Menschen kommen doch so oder so, dann kann man sie da auch hinsetzen. ja, so einfach funktioniert das jetzt nicht, aber ja. Es funktioniert einfacher, als in Berlin alle Gebäude da nochmal 3 Stockwerke draufzusetzen. Ich meine, da braucht man ja auch Fachkräfte für erstmal. Das ist ja quasi ein Dilemma. Gut, und die zweite Frage, oder der zweite Punkt, wo Flüchtlinge durchaus ein Thema sind. Also ist tatsächlich dieser Irak, Ukraine-Krieg. Weil, das sind halt keine Flüchtlinge, die jetzt gerade ja, die hierher kommt, um hier zu bleiben, sondern die wollen ja eigentlich lieben gern wieder zurück, wenn dieser Krieg vorbei ist. Der Haken ist natürlich, da ist jetzt einfach nur so eine Belastung auf die Kommunen. Das Problem ist jetzt, man geht hin und sagt eigentlich, hey, hier, großes Problem, weil jetzt sind die Kommunen überlastet. Da müsst ihr eigentlich hingehen und sagen, Leute, liebe Kommunen, es tut uns echt leid, ihr habt recht, wir müssen mal ein bisschen mehr Kohle reinwerfen, weil dieser bescheuerte Ukraine-Krieg ist halt etwas, womit wir einfach nicht kalkuliert haben. Und den müssen wir jetzt einfach stemmen. Da muss diese Zeitenwende quasi einfach auch für die Kommunen monetär hinpassen. Und also im Grunde das, was man 2015 gemacht hat. Unter Merkel, wir schaffen das. Mhm. Diese Anstrengung müsste man einfach jetzt auch wieder hinkriegen, weil man sagen muss, okay, wir haben jetzt diese 1 Million Ukrainer. Mhm. Die kommen halt hierher, weil Krieg. Die wollen auch sofort wieder zurück, wenn der Krieg vorbei ist. Lieben gern wollen die zurück. Das Interessante ist die Berichterstattung über diese Flüchtlinge übrigens. Mhm. Hast du dir die mal angeschaut? Nein, ich lese keine Nachrichten mehr. Das macht mich depressiv. Na, es geht auch gar nicht um Nachrichten. Es geht auch insgesamt um Berichterstattung. Also es gibt ja auch diese Fachkräftegeschichten über Frauen, vor allem aus der Ukraine, die jetzt dann irgendwo eine Pflegestelle angetreten haben, möglicherweise sogar eine Ausbildung, schon eine grundlegende Ausbildung haben, jetzt weiterqualifiziert werden. Und da zeigt man jetzt sogar diese Geschichte, dass die möglicherweise da bleiben. Mhm. Toll! Das ist so dieses, warte mal, warum kann man das nicht in anderen Bereichen möglicherweise so mit Weiterqualifizierung in manchen Bereichen auch bei Männern hinkriegen. Also diese Erfolgsgeschichte bei Frauen erzählt man halt ständig, weil, ja, Care-Berufe, schlecht bezahlte Care-Berufe. Mhm. Hm? Ich meine, schlecht bezahlte Care-Berufe haben wir auch für Männer. Also zumindest in der Abfallwirtschaft. Also schlecht sind die nicht bezahlt. Ja, man kann trotzdem, also kostenlos. Ja, ja, trotzdem. Übrigens, was mich an der Stelle auch immer so ein bisschen irritiert ist, wenn man sich mal anschaut, wer da so kommt, was da so die Top-Herkunftsländer sind. Also es ist aktuell, glaube ich, die Ukraine. Und dann also die Zuwanderungsstatistiken, die ich so kenne, dann kommen da erstmal EU-Länder, nämlich Rumänien und Polen. Da können wir sowieso nichts gegen tun. Da wollen wir auch gar nichts zu tun. Das gehört zur EU-Freizügigkeit dazu. Dann ist es interessanterweise die Türkei, was auch politische Flüchtlinge sind. Die wollen in aller Regel auch wieder zurück irgendwann. Ja. Also so klassische Wirtschaftsflüchtlinge schaffen das gar nicht so häufig bis nach Deutschland. Man könnte jetzt natürlich böse sagen, dass der Rumäne ein Wirtschaftsflüchtling ist. Ja, aber der gehört zur EU. Sorry. Der ist kein Flüchtling. Nee. Ja, oder wie mancher von der AfD sagen würde, Teile von Rumänien gehören ja sogar zu Deutschland. Ja, quasi. Und, ja, aber trotzdem, ansonsten, was sind die Top-Herkunftsländer? Das ist noch Syrien, da ist, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war in Syrien immer noch Bürgerkrieg und irrer Diktator. Afghanistan? Afghanistan, kein Bürgerkrieg, aber irre Diktatoren, also, ja, total toll da zu leben. Also... Naja gut, Afghanistan, ich überlege gerade, warum war da nicht vor Jahren irgendwie, gab es da nicht Konflikte? Gab es da nicht einen Krieg? Kann mich jetzt spontan nicht erinnern. Gäbe es nicht einen Grund, dass Menschen von dort fliehen, weil jetzt dann wieder die alten Machthaber an der Macht sind? Ja, könnte sein. Das halte ich für erstunken und erlogen. Ja, Fakt ist auf alle Fälle... Im Grunde rennen wir gerade in das Problem rein, dass der Widerstand natürlich immer schwieriger wird, weil du natürlich jetzt, ja, du hast ja keine Polizei, die dich schützt. Du hast wenig Polizei, die dich schützt, sagen wir es mal so. Du hast eigentlich, ja, wann immer irgendwo Raum ist, dass also der Diskurs, das ist das Spannende. Es gibt doch diese Fails Balance Geschichte. Also man muss ja immer noch jemanden irgendwo einladen zu einem Thema, um die Meinung auch abzubilden, gelegentlich. Ja. Also stell dir vor, du redest über Wissenschaft, dann musst du natürlich einen Homöopathen trotz allem einladen, weil es könnte ja auch eine Meinung sein. Ja. Und im Grunde, seit die AfD mehr oder weniger den rechten Flügel jetzt tatsächlich abgeschafft hat und einfach selbst zum rechten Flügel wurde, also sie hat ihn quasi verinnerlicht, ist in jeder Redaktion jetzt eigentlich die Frage, was würde ein Faschist dazu sagen? Lass uns doch mal einen einladen. Ja, und das finde ich, das ist tatsächlich ein schönes Beispiel für False Balance. Also ich finde eigentlich, immer wenn man jemanden von der SPD einlädt, müsste man im Gegenzug auch einen echten Linken einladen. Also, keine Ahnung, irgendjemand von der MLPD oder sowas. Ja, was würde ein Kommunist sagen, fragt sich schon lange keiner mehr in der Redaktion. Weil da denkt sich natürlich auch die Redaktion so, ja, wir sind ja eigentlich links. Also wir brauchen quasi niemanden von den Linken einladen, weil wir vertreten ja. Ja. Und das, obwohl der Linksextremismus ja offenbar der größte politische Feind ist, den die Bundesrepublik Deutschland aktuell noch hatte. Weiß nicht, ja. wann hast du zuletzt einen Linksradikalen gesehen? Oh, ist nicht so lange her. Ja gut, du wohnst heute, in der Nähe von Konnewitz. Heute Morgen im Spiegel? Ja, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich krieg morgens vom Spiegel die Augen nicht so auf. Ja, du, ich bin hier nur hier Bullabü-Stimmung. Was glaubst du, wie es in meinem Kopf abgeht? Ja, aber ganz ernsthaft. Ja. Also wir haben Nazis im deutschen Fernsehen. Man sollte sich mal ernsthaft fragen, wann zuletzt jemand von der internationalistischen Linken im deutschen Fernsehen stattgefunden hat. Um des Arguments willen können wir Sarah Wagenknecht als Linke zählen, aber die ist halt auch Nationalistin. Also mal ganz ernsthaft. Ja. Also mal so eine richtige Linke, die Deutschland noch abschaffen will. Ja gut, das sind ja auch alles einfach nur Sozialisten, nur mit Vaterland. Also Nationalsozialisten. Quasi nicht rechts, nicht links, sondern beides zusammen. Ja, jetzt nicht bei Frau Wagenknecht. Also ich sage jetzt nicht, dass Frau Wagenknecht Nationalsozialist ist. Das an dieser Stelle schon mal. Nein. Die Frau ist einfach nur Opportunistin. Ja, damit könnte ich leben. So. Wir sind aber abgeschwiffen, glaube ich. Okay, wohin? Zur AfD. Wir wollten eigentlich über Hessen und Bayern reden. Naja gut, was willst du da noch groß sagen? Die beiden Landtagswahlen haben eigentlich nur gezeigt, dass wir immer noch ein richtig, richtig rechtes Problem haben. Und die Medien es einfach wunderschön hinkriegen zu sagen, hey, wir reden mit denen, wir versuchen sie zu stellen, wir versuchen sie vorzuführen. Und das Einzige, was sie machen, ist tatsächlich den quasi Raum einräumen, wo es nur geht. Hast du irgendwelche guten Ratschläge für Hessinnen, Hessen, Bayerinnen und Bayern, wie sie sich jetzt in der aktuellen Situation verhalten sollten? Also so beispielsweise für Markus und Boris? Nee. Ich bin, also in der Zwischenzeit wird's immer schwieriger, weil du tatsächlich natürlich die Schwierigkeit hast. Jeglicher Widerstand, solange er nicht polizeilich geschützt ist, jeglicher Widerstand, solange du quasi die Polizei eigentlich hast, die auf deren Seite ist. Reisepässe beantragen, schöne zukünftige Orte finden. Qualifikation ist nie verkehrt, wenn man nach Kanada oder nach Amerika ausreist, in die USA. Und ja, sucht euch schon mal schöne Länder raus, qualifiziert euch weiter und dann klappt's auch mit der Green Card. Also, ernst gemeinter Rat, das ist irgendwie... Englisch lernen, qualifizieren, gucken, dass ihr irgendwas, keine Ahnung, im Wissenschaftsbereich vielleicht sogar hinkriegt, im Technikbereich oder sonst irgendwas, IT. Da ist auch in Amerika immer noch Bedarf. Die haben in manchen Bereichen auch noch einen Fachkräftemangel, auch in Kanada. In Kanada kann man auch mit so handfesten Dingen wie Holzfäller Dingen noch gut was reisen. Also dementsprechend. Ölbohrplattformen gibt's auch noch. Die sind zwar nicht mehr so richtig beliebt, aber ja, geht's auch. Wie wär's denn so als eine kollektiv verwaltete Ölplattform? Unser kleines linkes Utopia. Als Alternative für Deutschland. Ja. Und dann, also ganz ernsthaft, über kurz oder lang kann es entweder nur besser werden oder man wandert halt aus. Das klingt nach einer Schön Perspektive. Freut euch auf die nächste Woche, wenn die Elite die 7 schönsten Auswandererländer der Welt vorstellt, inklusive Tipps und Tricks, wie man über die Grenze kommt. Und freut euch auch drauf, wenn der Aushilfs-Jedi wieder sagt: Tschüss!